Yeah. Flex. You should look a gang member. Nigga. Flex. Nigga. Yeah, I'm ballin'. Yeah. I'm ballin'. Bro, guck, ich bin am Ballen. Guck mal, Marvin zum Stark, F. Schuch in Jordan. Flex. Vor dir geht hin am Ballen. Guck, der Kopf fick hart, doch ich bin am Ballen. Bro, guck, ich bin am Ballen. Guck mal, Marvin zum Stark, F. Schuch in Jordan. Vor dir geht hin am Ballen. Guck, der Kopf fick hart, doch ich bin am Ballen. Yeah. Ich will Bares sehen, viel Bares, Fokus und nicht in Habes gehen. Aha. In Apartment chillen, großer Garten, Villa und mit den Chaps am Grill. Aha. Ich will die Skyline sehen, Abu Dhabi, Designer aus Italien. Aha, Negro, will noch mehr von meinem Volk, ja, mon frère, VIP, Belvedere, Taschen nie wieder leer. Cognac, Hennessy, Full Gas, bin du für Bunta, bis zum Ziel, Full Gas. Aha. Ja, Mula, halt den Fokus, Bruder, und nie wieder Hunger. Urlaub auf Bali, guck, wir machen Strandparty. Aha, Urlaub auf Bali, guck, wir machen Strandparty. Ohne. Bro, guck, ich bin am Ballen. Guck mal, Marvin zum Stark, F. Schuch in Jordan. Vor dir geht hin am Ballen. Guck, der Kopf fick hart, doch ich bin am Ballen. Bro, guck, ich bin am Ballen. Guck mal, Marvin zum Stark, F. Schuch in Jordan. Vor dir geht hin am Ballen. Guck, der Kopf fick hart, doch ich bin am Ballen. Guck, die Daddy mit Body will Bombe. Dreh mal lauter die Musik, er tanze. Guck, sie wackelt mit Popo Beyoncé. Guck, wir trinken Whisky, die mal Chante. Guck, wir machen viel Paper. Sorgen kommen später, kennt keine Gegner. Nigga, ich will die Milli holen. G-Unit Vorbild, wer wie 50 groß. Guck, die Liebe zur Musik, weiter jeden Beat. Zu viel Hass auf der Street, ne, da gucken schief. Immer weiter, wer zum Star, Baby. Yeah, 500.000 Bar, Lady. Yeah, immer weiter, wer zum Star, 500.000 Bar. Guck, die Scheine sind die La, Baby. Am Ballen, Bro, guck, ich bin am Ballen. Guck mal, wer zum Star, Kevin Schuch in Jordan. Vor dir geht hin am Ballen. Guck, der Kopf fick hart, doch ich bin am Ballen. Bro, guck, ich bin am Ballen. Guck mal, wer zum Stark, F. Schuch in Jordan. Vor dir geht hin am Ballen. Guck, der Kopf fick hart, doch ich bin am Ballen. Ballen, Digga, bin am Ballen. Digga, bin am Ballen. Ballen, Digga, bin am Ballen. Digga, bin am Ballen. Money, money. Digga, bin am Ballen. Money, money. Digga, bin am Ballen. Ballen. Digga, bin am Ballen. Wer zum Star in Jordan? Bro, guck, ich bin am Ballen. Guck mal, wer zum Star, F. Schuch in Jordan. Flex. Vor dir geht hin am Ballen. Guck, der Kopf fick hart, doch ich bin am Ballen. Bro, guck, ich bin am Ballen. Guck mal, wer zum Star, F. Schuch in Jordan. Vor dir geht hin am Ballen. Guck, der Kopf fick hart, doch ich bin am Ballen.